Aber das Ding mal ausgeschaltet, damit das nicht losklingelt. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. So, liebe Brüder, wir machen inshallah weiter mit unserem Fiqh-Unterricht. Und wir haben letztes Mal besprochen die Vorbedingungen des Gebets. Und heute sprechen wir inshallah über die Säulen des Gebets. Das heißt, wir haben letztes Mal die Vorbedingungen gesagt. Wenn man diese Vorbedingungen auch nicht hat, also wie zum Beispiel Wudu und solche Sachen, dann hat man auch kein Gebet. Und jetzt kommt man zu den Säulen im Gebet. Und danach gibt es auch noch Pflichten. Und auch noch natürlich Sunna, Bestandteile des Gebets. Und diese Säulen zu kennen, das ist Pflicht. Und diese auszuführen, ist Pflicht. Weil wenn man eine Säule nicht hat, dann hat man auch kein Gebet. Die Erkan, die Säulen des Salah sind 14. Der Begriff Rukun, also Erkan ist Mehrzahl, Rukun ist eine Säule, Rukun bedeutet Säule oder Pfeiler. Ja, eine Säule oder Pfeiler. Und im Salah bedeutet, dass wir das nicht weglassen dürfen. Diese Rukun dürfen wir nicht weglassen im Gebet. Egal, ob das durch Vergessen ist, ob das absichtlich ist oder durch Unwissenheit. Man darf das nicht weglassen. Das heißt, wenn einem einfällt zum Beispiel, dass man jetzt 2-3 Stunden ist das schon vorher passiert, dass man einen Rekka zum Beispiel weg hatte, dass man einen Rekka weggelassen hat, ja, oder nicht einen Rekka, Entschuldigung, eine Verbeugung oder ein Sujud, dann ist dieses Gebet ungültig und muss wiederholt werden. Also wie gesagt, man muss diese 14 Säulen kennen und diese natürlich auch ausführen im Gebet. Und die dürfen nicht weggelassen werden, auch nicht durch Unwissenheit. Und subhanallah, das ist, und das ist eine wichtige Sache, auch nicht durch Unwissenheit. Und jetzt werden wir sehen, ob jeder diese Sache erfüllt, vielleicht von den Leuten, die wir kennen, unsere Bekannten oder so, weil das darf nicht weggelassen werden, auch nicht durch Unwissenheit, sonst ist das Gebet ungültig. Die erste Säule ist Al-Qiyamu ma'al-Qudra. Das bedeutet, aufrecht stehen, ja, das aufrechte Stehen, wenn man dazu in der Lage ist. Aufrecht zu stehen, wenn man dazu in der Lage ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Baqarah, der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Baqarah, Vers 238, haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Also und steht, sagt Allah, und steht demütig ergeben vor Allah. Und auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Umran ibn Hussein radiallahu anhu, bete im Stehen, salli qa'iman. Bete im Stehen, hat er gesagt. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann im Sitzen. Wenn du dazu auch dann nicht in der Lage bist, dann auf der Seite liegend. Und dieser Hadith ist bei Bukhari, im Sahih Bukhari. Und daraus sehen wir, dass das ein Rukun ist, weil er gesagt hat, salli qa'iman. Und das bezieht sich auf die Fardgebete. Diese Säule bezieht sich nur auf die Fardgebete. Und es bezieht sich auf die Fähigkeit der Person. Das heißt, es gibt Personen, die können nicht stehen. Yani, wenn er nur sitzen kann, dann soll er im Sitzen beten. Wenn er nur liegen kann, keine Ahnung, wenn er gelähmt ist, vielleicht komplett halsabwärts, dann soll er halt so beten, wie er kann. Also man soll bis zu seinem Limit gehen, was man machen kann. Was die freiwilligen Gebete angeht, so ist das kein Rukun, ist keine Säule, das Stehen. Man muss nicht stehen, wenn man Sunna-Gebete macht oder andere freiwillige Gebete macht, muss man nicht stehen. Ja, kann man sich aussuchen, kann man sich auch hinsetzen, kann man auch liegend machen. Aber, und das ist im Hadith auch von Umran ibn Hussein, radiallahu anhu, in dem gleichen Hadith, der dann auch fragte, er fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf den, der im Sitzen betet, was halt mit dem ist. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer aufrecht betet, so ist es besser. Er hat gesagt, wer auch immer aufrecht betet, so ist es besser. Und wer im Sitzen betet, bekommt die Hälfte der Belohnung von dem, der steht. Und wer betet, während er auf der Seite liegt, so bekommt er die Hälfte der Belohnung von dem, der sitzt. Doch das bezieht sich, diese Aussage bezieht sich auf die Nafila-Gebete. Ja? Weil hier hat er eine, vorher hat er einen Befehl gegeben und jetzt sagt er, ja, der kann so machen oder so, aber dann bekommt er immer die Hälfte. Das bezieht sich auf die Nafila, also auf die freiwilligen Gebete. Und natürlich bezieht sich das nicht auf den, der gar nicht kann. Also der nur liegend beten kann, weil er vielleicht gelähmt ist. Oder der nur sitzend beten kann, weil er gelähmt ist. Der kriegt natürlich, wenn er den Wunsch dazu hat, das im Stehen zu machen, aber kann nicht, kriegt er die gleiche Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Und wir wissen von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er die Nafila auch auf dem Ross, also auf seinem Pferd, verrichtete. Und wenn es ein Rukun, also eine Säule wäre, dann hätte er das nicht gemacht, dann wäre er von seinem Pferd abgestiegen und hätte auf dem Boden gebetet. Also im Stehen auf dem Boden. Aber er hat auch auf dem Pferd die Sunna-Gebete verrichtet. Also was ist jetzt die erste Bedingung? Haben wir gesagt, El-Qiyam, aber nicht nur El-Qiyam, El-Qiyamu ma'al-Qudra. Das heißt, es ist nicht ausreichend zu sagen, stehen. Sondern es muss gesagt werden, das Stehen, wenn man dazu in der Lage ist. Ja, das ist die erste Bedingung. Es ist nicht Pflicht, dass man jetzt diese ganzen, also es ist schon eigentlich Pflicht, dass man das weiß, aber wenn man es ist viel wichtiger, diese Sachen auszuführen, das ist klar. Aber wenn man jetzt abgefragt wird, dann reicht es nicht zu sagen, nur das Stehen, sondern stehen, wenn man dazu in der Lage ist. Die zweite Bedingung ist Takbiratul Ihram. Ja? Man sagt Eröffnungstakbir. Aber eigentlich ist Takbira bedeutet, Allahu Akbar zu sagen. Ja? Allah ist größer. Größer. Größer. Nein. Allah ist größer. Und warum wird es Takbira Al-Ihram genannt? Ein Takbira, weil das eine Takbira ist, die dich in den Ihram-Zustand bringt. Das heißt, du sprichst ein Takbir, der dir dann Sachen verbietet, die vorher eigentlich erlaubt waren. Deswegen heißt es Takbiratul Ihram. Ihr merkt auch, dass dieses Wort Ihram verwandt mit dem Wort Haram ist. Ihram, Haram. Ja? Das heißt, ein Takbir, der die üblichen Sachen verbietet. Der die normalen Sachen verbietet. Und es wird halt so genannt, weil es einer Person verbietet, die Sachen, die halt üblich sind, wie zum Beispiel Essen, Trinken, Reden. Weil im Gebet sind diese Sachen ja verboten. Deswegen heißt es Takbiratul Ihram. Mit dem ersten Takbir werden all diese Dinge, die eigentlich erlaubt sind, wie Essen, Trinken und so, ist ja erlaubt, wird dann aber verboten gemacht. Dann sind nur noch die Taten erlaubt, die man im Gebet machen muss oder machen darf. Ja? Oder machen sollte halt, erwünscht sind oder so. Alles andere ist verboten. Und der Beweis ist beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, die Eröffnung, also die Eröffnung des Gebets, ist der Takbir und der Abschluss ist der Teslim. Ja? Die dritte Bedingung ist, die dritte Säule, wenn ich vorhin zweite Bedingung gesagt habe, ist falsch. Zweite Säule, jetzt dritte Säule. Die dritte Säule ist Qira'atul Fatiha. Das bedeutet die Rezitation von Suratul Fatiha. Das ist eine Säule. Das ist nicht eine Option, das ist eine Säule. Ich bin ein bisschen erkältet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer Suratul Fatiha nicht in seinem Gebet rezitiert, so ist sein Gebet ungültig. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer Suratul Fatiha nicht in seinem Gebet rezitiert, so ist sein Gebet ungültig. Und zusätzlich muss man noch wissen, das ist ein Rukun, eine Säule. In jeder Rekka, in jeder Gebetseinheit ist das eine Säule. Ja? Die andere Sache war ja zum Beispiel vorhin, okay, Qiyam und so auch, aber Takbiratul Ihram gibt es ja nur einmal, Eröffnungstakbir. Aber die Fatiha ist eine Säule in jeder Gebetseinheit. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. In jeder Rekka ist das eine Säule. Und es ist für jeden, und es ist für jeden eine Säule, ein Rukun. Egal ob für den Imam, für den Vorbeter, für denjenigen, der alleine betet, ja, ist auch eine Säule. Und für den auch, der hinter dem Imam betet. Egal ob bei lauten oder leisen Gebeten. Ja? Weil die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist allgemein. Er sagte, wer auch immer Suratul Fatiha nicht in seinem Gebet rezitiert, wer auch immer nicht rezitiert, so ist sein Gebet ungültig. Deswegen, es gibt Meinungsverschiedenheiten diesbezüglich, aber Allahu alam, die korrekte Meinung ist, dass es ein Rukun für jeden ist. Und für den, der zu spät kommt, für den, der zu spät kommt, in der Gebet, in der, beim Gemeinschaftsgebet jetzt, wenn einer zu spät kommt, aber wenn er noch den Ruku, das heißt die Verbeugung erreicht, ja, wenn er die Verbeugung noch erreicht, dann fällt das weg. Dann fällt diese Säule weg, dieses Rezitieren der Fatiha. Und seine Rekka, seine Gebetseinheit, zählt als ein Ganze. Also zählt vollständig. Was ist mit demjenigen, der nicht fähig ist, der nicht in der Lage ist, Suratul Fatiha zu rezitieren? Kann ja sein, dass jemand zum Beispiel neu zum Islam übergetreten ist, wie der Bruder Ahmed, ja, dass er das vielleicht für ihn schwerfällt, diese Sache zu rezitieren. So sagen die Gelehrten, und da müssen wir uns auch kritisieren, diejenigen, die die Leute zum Islam einladen, haben wir auch bei dem Bruder falsch gemacht, dass man heutzutage wirklich locker mit diesen Sachen ist, mit Gebet und so. Man muss sofort versuchen, wenn einer gute Kapazität hat, dass man ihm sofort bis zur nächsten Gebetseinheit das beibringt, das Rezitieren der Sura Fatiha. Ja, dass er sofort mitbeten kann. Weil er ist sofort, wenn er im Islam eintritt, jedes Gebet ist für ihn Pflicht. Muss beten. Auch wenn er jetzt einer hier zum Islam eintritt und wir beten gleich Isha, er muss mitbeten. Er muss, da müssen wir zusehen, dass er seine Vollwaschung macht und dass er da mitbetet. Wir können das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ja, er ist jetzt neu und das wird zu viel. Er muss das machen. Und weil heutzutage macht man das so, ja, und keine Ahnung, dass man denen so entgegenkommt. Aber normalerweise sind wir alle daran, an seiner Sünde mitbeteiligt. Auf jeden Fall, was ist mit dem, der dann das jetzt nicht lernen kann, bis zur nächsten Gebetseinheit, bis zum nächsten Gebet, kann er nicht Suratul Fatiha lernen. Er schafft das nicht, oder er kann das auch so in ein, zwei Wochen nicht lernen. Erstmal ist es dann eine Pflicht für ihn, das so schnell wie möglich versuchen, dass er versuchen muss, das zu lernen. Er muss das versuchen. Und er muss sich wirklich dabei anstrengen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, weiß, wie viel sich einer anstrengen kann, wie viel Mühe er in eine Sache geben kann. Weil wenn es um Arbeit geht, dann machen die Leute auch alles Mögliche. Aber wenn es um Islam geht, dann mache ich morgen. Und deswegen, er muss versuchen, das wirklich so schnell wie möglich zu lernen. Und er kann das dann so machen, wenn er es bis dahin, was macht er jetzt bis dahin in den Gebeten, was sagt er? Er sagt erstmal Allahu Akbar, also sein Eröffnungstakbir. Und dann sagt er direkt Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Das ist aus einem Hadith, weil einer kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm gesagt, rezitiere Suratul Fatiha, und er hat gesagt, wenn ich das nicht kann, dann sagt das. Und auch kann man auch sagen, Ibn Qudama, Rahimullah, hat das auch erwähnt, dass er gesagt hat, man kann Alhamdulillah sagen, La ilaha illallah und Allahu Akbar. Diese drei Sachen. Auch aus einem Hadith. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was auch immer du vom Koran weißt, rezitiere es. Andernfalls, wenn du gar nichts weißt, andernfalls lobpreise Allah, also Alhamdulillah sollst du sagen, oder bestätige halt, dass er der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist, also sag La ilaha illallah, oder mach ihn groß, dass du halt Allahu Akbar sagst. Ne? Und das wird dann ausreichend sein für denjenigen, der zum Beispiel neu in den Islam eintritt, oder auch für die Kinder, die das bis dahin noch nicht gelernt haben, oder aus welchen Gründen auch immer, wenn das einer nicht kann, dann diese Sachen werden dann reichen, wenn man, also man steht und dann sagt man Allahu Akbar, man fängt an zu beten und dann sagt man Allahu Akbar, sagt man Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, und dann geht man zur Verbeugung, zum Ruku. Aber er muss das so schnell wie möglich lernen. Die vierte Sache ist Ar-Ruku, das Verbeugen. Die vierte Sache ist, dass die Säule, das Verbeugen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 22, Vers 77, O die ihr glaubt, verbeugt euch, werft euch nieder und dient eurem Herrn und tut das Gute, auf das es euch wohlergehen möge. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu dem, der sein Salah nicht ordnungsgemäß verrichtete, also der nicht vernünftig, nicht gut betete, dann verbeuge dich, bis du Ruhe oder Stille, Ruhe oder Stille oder Gelassenheit kann man auch sagen, durch deinen Ruku spürst. Das heißt, wir sprechen sofort auch die Fehler an, was wir sehen. Ich mache das am besten vor, damit es auch mal erklären. Also man steht jetzt im Gebet und was wir oft sehen, dann einer sagt, also man geht jetzt zum Ruku und sagt Allahu Akbar und so, okay, ohne das jetzt, wenn die, wie wir das halt kennen, wie die das machen, Allahu Akbar und dann das. Das ist kein Ruku. Dieses Gebet ist ungültig. 100, weil es kein Stillstand ist. Auch wenn er das nicht weiß? Auch wenn er es nicht weiß. Ach nee, mach mal normal. Wenn er das so macht, ja? So? Ach so. Ohne dass ein Organ stehen kann. Das Fars kann stehen. Das ist nicht Fars, das ist ein Ruku, ein Rücken. Ja, ja. Ein Fars ist noch weniger als das. Ein Rücken, ja. Das ist eine Säule. Wenn er das nicht macht, so ist sein Gebet ungültig. Er muss ruhen lassen. Er muss stehen. Wenigstens das, ja? Er kommt runter und dann hoch. Wenigstens unter eine Sekunde. Also eine Sekunde so, ich will jetzt nicht Zeit geben, weil das wird aufgenommen, vielleicht sagen die, ich habe ein Urteil gemacht. Na, ihr wisst so umgangssprachlich, was ich meine. Er muss eine kurze Stille wenigstens haben, das Minimum. Ja, das Beste ist, wenn er ganz in Stille ist, sich bewusst ist, dass er in Stille ist und dann sagt er seine... Das Wichtige dabei ist auch, dass er Unwissenheit darin nicht entschuldigt wird. Nein, ist nicht entschuldigt, auf keinen Fall. Weil das ist von Necessity von der Religion, also von den notwendigen Sachen der Religion, dass man das wissen muss, ja? Also das Verbeugen, wenn ihr das seht, ihr müsst auch, wenn ihr das seht bei einem, ihr dürft auch nicht weggehen. Ja, nach dem Gebet, ihr könnt diese Person, egal wenn es auch ein Fremder ist, man kann die nicht lassen. Ja, wenn er die ganze Zeit gebetet hat, hat er nie gebetet. Ja, das ist so. Das ist so. Du hast ja das erwähnt und hast du auch mit dem Gerade stehen auch gesagt? Oder kommt das jetzt? Nein, das ist in einem ganz anderen Unterricht. Okay. Also man muss die Personen auch darauf ansprechen. Weil das ist unsere Pflicht. Weil er denkt, dass er betet gar nicht. Aber natürlich mit Weisheit, nicht, dass du hingehst und vor allen Leuten, vielleicht vor 3, 4 Leuten, dann nimmt er so, du bist auch hier noch jünger als er ist älter und so, dass du vernünftig zu ihm gehst und sagst, Amja, oder dass du mit Taktik das machst. Dass du sagst so, guck mal, Amja, ich glaube, ich habe das falsch gemacht, ich habe schnell gemacht, ich glaube, man muss das langsam machen. So. So, aber mit Siasse. Das funktioniert normalerweise. Wenn ich jetzt jahrelang so gemacht habe, ich wusste das nicht. Keiner hat mir was gesagt, wenn muss ich alles wieder nachgeben. Nachholen geht sowieso nicht, weil nachholen. Zum Beispiel, wenn er, nein, ich meine, wenn er jetzt zum Beispiel 50 ist, er kann nicht nochmal 50 Jahre leben. Also höchstwahrscheinlich wird er das nicht schaffen, nachzuholen. Er soll Tauber machen, also räumen bei Allah subhanahu wa ta'ala und soll vernünftig dann das vernünftig umsetzen. Und inshallah wird Allah ihm diese Sachen dann verzeihen. Aber diese Sachen, auch wenn man das nicht weiß, es kommt natürlich auf Niyat auch an, aber Das ist von der Not, also es gibt Sachen, die notwendig sind vom Wissen in der Religion, was jeder Muslim wissen muss, und es gibt Sachen, die nicht notwendig sind. Das muss nicht jeder wissen. Wie war es auf diese Weise gesagt, ja, auch die Frage wegen den Gebeten, die er nachholen, sollte Sünder machen, ne? Und viel nach wieder mal. Ja. Inshallah wird dann die extra Gebete und die Sünder-Gebete, Inshallah, das wird dann ersetzen, Inshallah. Das weil, und dann die extra Gebete. Weil wenn einer 60, 70 ist, der kann das nicht mehr schaffen. Also höchstwahrscheinlich, wenn Allah will natürlich. Aber mathematisch jetzt meistens ja klappt das nicht mehr. Und aber man muss schon den Leuten, wenn man jemanden kennt, Mutter, Vater, Oma, Tante, keine Ahnung, Onkel oder so, sollte man sagen, wenn man mit denen sowieso näher ist, kann man vernünftig sagen, guck mal, der Prophet hat gesagt, ruhig und so. Aber wenn man jemanden Fremden, dann mit Taktik. Dass man sagt, Amjad, ja, mit Hikma. Dass man sagt, ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Also man muss doch so ruhig stehen, ne? Dings. So, dass er dann checkt, ah, ich habe das auch falsch gemacht. So haben das ja Hassan und Hüseyin auch mit dem Wudu gemacht bei dem alten Mann. Die fünfte Sache ist, die fünfte Säule, Raf'u minhu. Das Aufrichten nach der Verbeugung. Ja, also sich nach der Verbeugung aufrichten und dazu, wal-i'tidal. Das bedeutet dann aufrecht stehen auch. Manche sagen, Wel-Etidal ist eine Extrasäule. Manche nehmen das direkt in die fünfte, also eigentlich kein Unterschied. Also die beide erwähnen das, dass es auf jeden Fall als Säule ist. Also aufrecht nach der Verbeugung, bis wohin? Bis man aufrecht steht. Also viele machen ja auch, das kennt, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, dass sie dann sagen, Sami Allahu liman hamida, ne, dass sie hochkommen. Also dass sie noch nicht mal, also bis hier so. Ja, ich habe jetzt was Weites an, wenn das jetzt so enger wäre. Also so, dass die so, aber aufrecht stehen ist so, dass die auch nicht aufrecht, das auch muss. Also die müssen, also es geht nicht, dass die so hochkommen und dann direkt runter. Ja, machen ja auch viele, ist ja so leider. Ja, die sagen auch Semmel am Baden haben wir manchmal, wenn die stehen schon. Das ist ja nur... Ja, zum Hochkommen, ja. Aber darauf kommen wir, das gehört ja noch nicht zu den Säulen, genau. Inshallah. Und der Pro, und Aisha radiallahu anha. Aisha radiallahu anha sagte, also über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte sie, und er richtete sich von dem Ruku auf. Wen gehört der Passat? Sie sagte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er richtete sich von dem Ruku auf und ging nicht in den Sujud, also er ging nicht in den Sujud, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis er aufrecht stand. Das heißt, dass man dann wirklich aufrecht steht. Wie? Und es gibt ja auch andere Hadiths, dass wirklich der Knochen an jedem Platz ist, wie vorher auch. Dass man wieder dann gerade steht, wie man vorher gestanden hat, zum Gebet. Dieser Hadith ist bei Muslim. Die sechste Säule, und bei den anderen ist das dann jetzt die siebte, weil die eine ja extra erwähnen. Aber ist ja egal, also weil das wird ja, die erwähnen ja das Gleiche. Die sechste Säule ist As-Sujud ala Ada As-Saba. Das bedeutet Sujud auf den sieben Körperteilen oder Körpergliedern. Und wir erwähnen inshallah nochmal, falls das einige nicht verstanden haben, die Verbeugung, ja? Ab der Verbeugung machen wir inshallah nochmal, okay? Falls einige das nicht verstanden haben. Also die vierte Säule nochmal, ja? Die vierte Säule beim Gebet ist Ar-Ruku, okay? Das Verbeugen. Und was Said auch gesagt hat, das werden wir auch im extra nochmal erwähnen. Aber ich zeige das jetzt einmal, damit das vielleicht, damit ihr das schon mal jetzt seht. Wenn man Ruku macht, dass man im 90-Grad-Winkel hier ist, ja, also nicht so. Natürlich, wenn man nicht kann, dann nicht. Wenn man alt ist oder so und nicht kann, dann nicht. Aber wenn man kann, dass man gerade steht und dass der Rücken auch hier nicht so ist, sondern gerade ist. Und dass man die Hände aufmacht. Nicht so, so, sondern so. So, ja? Dass man die Knie packt und so die Hände packt. Und dann so steht. Okay? der Kopf auch nicht durch. Nein, nein, alles ist gerade. Wie wenn man einen Stock dahin tun würde, dann ist alles gerade. Und beim Prophet Sallam weiß man auch, wenn man Wasser auf seinen Rücken getan hätte, wäre er nicht runtergegangen. Moment. Ja. Genau. Und, das haben wir auch noch gesagt, man muss im Ruku eine Stille haben. Ja, das ist verboten. Das ist nicht erlaubt, wenn man jetzt steht. Und dann Allahu Akbar zum Ruku. Und dann, das ist haram, ja. Das ist verboten. Sondern wir sagen Allahu Akbar, stehen kurz. Und dann, also im jetzt komplett Durchgang, normal wäre das dann nicht so, Allahu Akbar. Und dann, Sami Allahu Akbar. Ja, also dass man steht, dass man ruhig steht und nicht, dass das Gebet ist, ungültig, dieses Gebet, wenn das so macht. Dann die fünfte Säule ist, Raf'u Minhu. Dass sich aufrichten nach der Verbeugung und aufrecht stehen. Also, dass man vom Ruku hochkommt. Wir kommen hoch vom Ruku. Nicht bis hier, sondern stehen. Bis hier. Und dann runter. Ja? Jetzt die sechste Sache. Es sujud ala ada es seba. Sujud auf den sieben Körperteilen. Ja? Sieben Körperteilen. Ach, könnt ihr ganz kurz den Tisch irgendwo dahin oder so? Mit zwei Mann? Oder dann kann man das, weil die einen sehen das dann vielleicht nicht. Auf den sieben Körperteilen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, mir wurde befohlen, auf sieben Knochen sich niederzuwerfen, Sujud zu machen. Und das steht in Bukhari und Muslim. Und diese sieben sind Stirn, und Nasenspitze zählt als eins. Stirn und Nasenspitze ist eins. Die beiden Hände sind 2, 3. Die beiden Knie 4, 5. Und die Zehen beider Füße sind 6, 7. Dieser Fuß, 6, 7. Aber alle Zehen, also nicht so. Ich zeige das in die Richtung, hier inshallah. Ist das für Abu Amina? Der ist ein bisschen nachlässig. So, ja? Nicht so. So. Von allen Zehen, so. Ja? Dann die Hände und auch nicht so. Den Ellenbogen auf dem Boden, das ist auch verboten. Sondern Ellenbogen hoch, Stirn und Nasenspitze zusammen, die beiden Knie und die beiden Füße. Ja? Also nicht, das machen viele so, ja? Den Ellenbogen nicht auf dem Boden. Weil der Prophet s.a.w. hat verboten zu beten wie der Hund. Weil der Hund macht ja so. Deswegen hoch. Die siebte Säule war Raf'u Minhu. Wieder sich davon aufrichten, vom Sujud. Wegen dem Hadith von Aisha radiallahu anha, wo sie sagte, als er seinen Kopf vom Sujud hob, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ging er nicht zum nächsten Sujud, bis er gerade oder aufrecht saß. Ja? Und auf diesen Hadith ist Ijma. Das sagen alle. Also wenn ich jetzt Sujud mache, ich mache Sujud und dann setze ich mich hin, nicht so, sondern sitzen, still und dann zum nächsten. Okay? Nicht so. Dass man sagt, Allah heute. Allah. Das nicht. Ja? Das machen ja ganz viele. Sondern Allahu Akbar. Allah. Okay? Die achte Säule ist Wajalsatu Baina. Wajalsatu Baina Sajdatain. Das Sitzen zwischen den zwei Niederwerfungen. Das haben wir jetzt gezeigt, dass man sitzt dass man nicht sofort zack, sondern sitzen und dann zur nächsten. Und das ist in dem Hadith, den wir schon erwähnt haben. Die neunte Säule ist At-Tum'aninatu fi Jamil Erkan. Sich gelassen fühlen durch die Erkan hindurch. Sich ruhig gelassen fühlen durch die Erkan hindurch. Sodass sich die Person gelassen und ruhig fühlt. Damit ist nicht Khushu gemeint. Khushu ist eine andere Sache. Sondern an sich, die Körperhaltung muss ruhig und gelassen sein. Nicht, dass man jetzt, was viele machen, dass man sagt, ach, Gebet, komm schnell, wir gehen und dann gehen wir weiter und dann, Allah Akbar, und dann alles ist angespannt und hoch runter. Das ist kein Gebet. Sondern, dass man steht, ruhig, ruhig, alles ist ruhig. Die Muskulatur ist entspannt. Nicht hin und her, ja, Ruhe, zum nächsten, Ruhe, dann wieder hoch, ruhig und so weiter. Okay? Ach, ist es jetzt auch verboten, sich ins Gebet zu beeilen? Also jetzt nicht, wenn man laufen zum Beispiel. Ich habe gehört, dass es Allahu Alam. Ich habe gehört, dass es verboten ist, sich zum Gebet zu beeilen, weil man dann zum Beispiel auch stolpern kann oder so, während auf dem Weg dahin. Weil wenn wir in einem Land sind, wo viele Menschen sind und wir sagen, ey, die haben Dings, komm schnell und dann alle beeilen sich und drängeln, dann kann leichter was passieren als hier. Ne? Wenn du warst ja Umrah, hast du ja gesehen, wenn alle sich dann zum Gebet beeilen, dann kann Chaos, kann Massenpanik passieren durch diese Sache. Deswegen muss man ruhig sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam informierte den, der nicht ordnungsgemäß betete, hat er gesagt, geh und verrichte dein Gebet nochmal. Denn du hast dein Salah nicht gemacht. Er hat zu ihm gesagt, du hast dein Salah nicht gemacht. Warum? Weil da ein Mangel an Ruhe war. Ja, wegen dieser Sache hat er gesagt, kein Salah. Das heißt, das ist ein Rukun. Das heißt, da muss Ruhe sein. Auch wenn du Stress hast, im Salah, in dieser kurzen Zeit, musst du von der Körperhaltung wenigstens ruhig sein. Die zehnte Säule erwähnen die einen, aber die anderen erwähnen das nicht als Säule. Das Durchführen von den grundlegenden Elementen des Gebets in der Reihenfolge. Das heißt, dass man diese Sache, was wir erwähnt haben, in der richtigen Reihenfolge macht. Nicht, dass man mit Sujud anfängt, dann oben, dann Mitte, sondern die Reihenfolge. Deswegen, die einen halten das für selbstverständlich, deswegen haben die es gar nicht erwähnt. Die elfte Säule ist At-Tashahud al-Akhir. Der letzte Tashahud. Der Beweis ist der Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Der sagte, bevor der Tashahud auf uns Pflicht gemacht wurde oder uns zur Pflicht gemacht wurde, er hat gesagt, bevor uns der Tashahud zur Pflicht gemacht wurde, haben wir Folgendes gesagt, hat er dann gesagt. Und das Wichtige ist für uns hier, dass er gesagt hat, bevor er uns zur Pflicht gemacht wurde. Das heißt, das ist Pflicht, also Rukun vom Gebet. Er hat gesagt, dann haben wir gesagt, vorher, bevor uns das zur Pflicht gemacht wurde, haben wir gesagt, Assalamu ala Allahi min ibadihi, Assalamu ala Jibril wa Mikail. Er hat gesagt, Friede auf Allah von seinen Dienern, also die Diener sagen Friede auf Allah, und Friede sei auf Jibril und Mikail. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sagt das nicht. Er hat gesagt, sagt das nicht. Er hat gesagt, sagt nicht, Friede sei auf Allah. Weil Allah ist Es-Salam. Er hat gesagt, sag das nicht. Der hat gesagt, sag besser oder anstatt dessen sagt At-Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat As-Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh As-Salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ja, er hat gesagt, sag das. Uns geht es jetzt nicht darum, dass das ein Rukun ist. Wir haben jetzt nicht gesagt, diese Aussprache Ettehiyatu lillahi ist Rukun. Das nicht. Rukun ist, dass man sitzt zum letzten Tashahud. Der zwölfte Rukun ist Wajulusu lehu. Und das Sitzen für den letzten Tashahud. Das heißt, dass man auch sitzt im letzten Tashahud. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch sitzt und gemeint ist im Tashahud, wenn einer von euch sitzt im Salah, in der Position Tashahud, so soll er Attahiyyatu lillahi sagen. Und das ist gemeint in Tashahud. Das bei Bukhari und Muslim. Die 13. Säule ist As-Salatu ala Nabi. Ja? Salawat auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sprechen. Und das ist As-Salah al-Ibrahimiyya, dass man das auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht. Ihr kennt das ja, dass man das Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad und so weiter. Und es gibt auch eine Meinung, dass das nicht eine Säule ist. Es gibt eine Meinung, die sagt, das ist nicht eine Säule, sondern es ist eine Pflicht. Und es gibt noch eine Meinung, die sagt, das ist auch keine Pflicht. Die sagen, das ist eine Sunna. Und das ist auch die Meinung von Sheikh Ibn Uthaymin, Rahimullah, weil er sagt, dass es eine Säule oder eine Pflicht ist, ist aus keinem Beweis offensichtlich. Dafür gibt es keinen Beweis, der offensichtlich ist. Aber, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, was sollen wir denn sagen, wenn wir Salatul Nabi machen? Dann hat er gesagt, sagt Allahumma salli. Und Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, das sollte so als Rechtleitung oder als Wegweisung sein, was die halt sagen sollen. Ja? Aber dass es eine Säule ist, sagen unter anderem Imam al-Shafi'i rahimahullah und auch die Schule von Imam Ahmed. Die sagt das auch. Allahu alim, kann sein. Also habe ich nicht jetzt drüber gelesen. Aber nur im letzten Tashahhud, ne? Im letzten Tashahhud, ja. Und Allah weiß es am besten. Und die 14. Säule ist Taslimatan. Dass man Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt auf der rechten und auf der linken Seite. Und das sind die 14 Säulen, die wir erwähnt haben. Wenn es dazu Fragen gibt, dann könnt ihr inshallah fragen, was wir beantworten können natürlich. Bitte. Beim Teslim.